durch Hecken, Wald und Sümpfe eil ich mit nassem Blick und stopf ihm ach die Strümpfe, die er mir ließ zurück. Was duld ich nicht für Qual und Pein, es sind so viele Löcher drein, ich find nicht Ruhe mehr. Vor lauter Löcher wäre ich wohl nicht fertig. Strümpfe, sie stopfen sich so schwer. Die Sehnsucht und die Strümpfe stopfen sich so schwer. Ja, sie stopfen sich schwer, sie stopfen sich schwer.